Mein Name ist Jürgen Matthies. Ich bin drogenabhängig gewesen und pornosüchtig. Außerdem war ich alkoholkrank und hatte mehrere Verfahren wegen Kreditkartenbetrug. Seit ich Fest und Flauschig für mich entdeckt habe, hat sich mein Leben um 360 Grad gewandelt. Ich bin Olli und Jan sehr, sehr, sehr, sehr dankbar und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre neue Show. Das ist doch mal nett, oder? Hallo und herzlich willkommen bei Fest und Flauschig auf Spotify. Hier sind wir, Oliver Schulz und Jan Böhmermann. Janni Böhmermann, genau. Ja. Ein schöner Sonntag. Heute ist Sonntag, der 22. Mai. Alles neu macht der Mai. Und das Thema heute ist ein besonders trauriges Thema. Sie hören es vielleicht schon, meine Damen und Herren. Alkohol im Showgeschäft ist das Thema dieser Sendung. Olli Schulz, zum allerersten Mal in unserer dreijährigen Zusammenarbeit, ist heute mit Whisky Cola zur Show erschienen. Richtig. Und hat schon ordentlich einen sitzen. Nee, richtig noch nicht, aber ich fange jetzt an während der Sendung, weil ich dachte, wir haben jetzt neue Freiheiten. Außerdem will ich meinem Ruf mal wieder richtig gerecht werden. Olli Schulz, der trinkt ja gerne mal ein. Der ist ja immer schön betrunken und so. Der steht ja drauf hier irgendwie, saufi, saufi. Und heute will ich das Klischee mal erfüllen. Einmal jetzt endlich, weil das bringt ja sowieso nichts. Man kann dagegen ankämpfen, so viel man will. Wenn du einmal hier betrunken irgendwo rumgelaufen bist im Fernsehen, dann bist du ein Alkoholiker, Jan. Ich habe in der vergangenen Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du meine Zimmerfrei-Folge gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Und ist dir auch aufgefallen, dass einer derjenigen, der im Studio war, dass einer der, ich sag mal, eine Person auf dem Schirm hatte ordentlich einen Sitzen und zwar schon zu Beginn der Sendung. Stichwort Alkohol im Showgeschäft. Ist dir das auch aufgefallen? Kann möglich sein, ja, kann gut möglich sein. Wir möchten keine Namen nennen, wäre unfein. Aber ich weiß auch nicht, ob das beim WDR so eine Art, also ab keine Ahnung, aber ab 15 Jahre Show gibt's dann so ein einfach so erstmal eine Flasche Rotwein zum Mittag, zum Runterkommen. Da war der Pegel in der ganzen Sendung. Es war eine ganz tolle Aufzeichnungserfahrung, aber es wurde wahnsinnig viel gesoffen. Und ich frage mich, ob das eventuell, weißt du, so ein Zeichen ist, dass wir den Shark gejumpt haben, dass jetzt der Alkohol auf einmal hier in dein Leben kommt. Der Alkohol war immer da, er war immer nur, er ist ab und zu da. Heute ist er ein bisschen da in der Sendung. Ich dachte wirklich auch bei Spotify, jetzt können wir mal so Grenzen sprengen. Das ist ja auch dann, das finden dann Leute so irgendwie authentisch, weißt du? Die rauchen oder trinken und so. Ich weiß es nicht, ob es damit zusammenhängt. Ich bin wahnsinnig müde und habe einfach gedacht, ich trinke ein bisschen heute, damit ich nicht völlig heute versage in der Sendung. Weil das ist die zweite Sendung. Die zweite Sendung ist immer die schwerste Sendung, habe ich gehört. Und außerdem ja, bei der ersten Sendung war es so, da haben ganz viele Leute sich zu Wort gemeldet, die Sendung beurteilt. Und ich vermisse die gute alte Zeit, als wir diese Sendung gemacht haben und man sich gar nicht so darüber, also so, dass man nicht so bewertet wurde bei jeder Sendung. Ja. Und ich will das heute so ein bisschen wieder so, vielleicht sollte es heute mal eine bisschen belanglose Sendung werden, dachte ich vielleicht, dass es gar nicht so viel zu reden gibt darüber. Damit man auch mal wieder so ein bisschen erstmal so, damit nicht jetzt jede Sendung im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das ist eine kleine Sendung, wo wir beide mal miteinander sprechen, weil wir es privat kaum noch schaffen. Das ist ja nun mal es ist eine Art Therapie für uns privat und wir lassen die Leute daran teilhaben. Der Weltschmerz, der uns in die Knie zwingt, muss halt hier quasi aufgearbeitet werden. Wir sprechen darüber. Ich finde das völlig richtig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich finde, dass wir mit dieser Sendung so ein kleines bisschen wieder zurück zu unseren Wurzeln gehen sollten. Ja. Dieser Mega-Mainstream, dieser Super-Hype, weißt du, der jetzt das Abgekulte. Jetzt habe ich gehört, dass sogar irgendein Pressesprecher vom Bundesinnenministerium hat mir Thilo Jung geschickt, der die Internetrubrik macht, hat mir geschickt, ja. Der fragt den Pressesprecher, wie heißt er? Warte, mal gucken, ob ich den Namen rausfinde. Welchen Pressesprecher? Des Bundesinnenministeriums, ja. Der heißt, glaube ich, Demitz oder sowas, der erzählt da, so ein ganz legerer, so ein Typ, der könnte auch bei uns im Neo-Magazin arbeiten oder hier einer bei Roof Music, der da sitzt und die Sendung aufnimmt, so ein ganz legerer, normaler Typ und der erzählt, dass er gerne am Sonntag sanft und sorgfältig hört oder jetzt eben fest und flauschig. Das sind wirklich? So Leute, ist das die so? Angekommen, ja, der Pressesprecher eines Bundesministeriums hört unsere Sendung. Das ist ehrlich gesagt, ist fast staatsgefährdend, muss man ja fast sagen, wenn wir da jetzt schon so in diese Kreise durchgedrungen sind, das ist ja unheimlich. Dachten wir nicht mal, das wäre eine kultige Sendung für Außenseiter und für Typen, die auf perverse Sachen stehen? Und auf dachten wir nicht eigentlich, wir sind so eine Sendung für die, die sonst nichts gut finden? Und jetzt sind wir halt irgendwie angekommen. Wenn man etwas zu lange macht, Jan, ne, und zu gut macht vielleicht auch, um sich jetzt mal selber auf die Schulter zu klopfen. Nee. Jan, weißt du was? Wenn man etwas zu lange zu gut macht, so wie du, ne, dann landet man irgendwann auch ganz oben. Also bei der Bundeskanzlerin. Ja. Halt's Maul, Arsch. Ach komm, das ist doch schön, oder? Nee. Ich will auch über diese ganze Geschichte jetzt ehrlich, wir sind das allen Leuten schuldig. Erstmal müssen wir den Leuten, muss ich mich entschuldigen, dass wir letzte Sendung so oft Spotify gesagt haben. Wir sagen Spotify, ich weiß, es nervt die Leute wahnsinnig. Wir sprechen auch nicht mehr über diese ganzen privaten juristischen Scheiß-Sachen, interessiert mich auch nicht. Wir möchten über ganz normale zwischenmenschliche Sachen reden, wie zum Beispiel Ollis dringendes Alkoholproblem. Ja. Whisky Cola. Kann man jetzt mal sagen, es ist jetzt 20 Uhr, na gut, 20.25 Uhr, da kann man schon mal Whisky Cola trinken. Aber trotzdem ist das ist schon ein hartes Alkoholikergetränk. Wie Weißweinschorle. Weißweinschorle ist für mich das liegt daran, dass ich kein Bier mag. Das ist das einzige Problem. Ich habe gleich angefangen mit den harten Getränken. Ich mag keinen Koks, ich nehme Heroin. Ja, so ungefähr war's. Ich mag kein Bier. Da kriegst du einen dicken Bauch, musst dauernd pullern und irgendwann bist du müde und schläfst ein. Aber bei so einem Hartaltgetränk, da hast du schnell ein paar Umdrehungen, fängst an zu quatschen, bist mal ein bisschen schneller oder so. Auch also, das tut was und dann bist du erst müde. Sorry. Ja, ich habe wieder angefangen, Coca-Cola zu trinken. Ich hab auch gebrochen. Ich habe auch gesagt, es reicht mir jetzt, ist mir scheißegal. Ich hau raus. Ich mache wieder einen auf Cola. Ich bin wieder der alte Bömi. Das ist Cola. So schade, ich kann mit dir gar nicht über Alkohol trinken. Zum Beispiel finde ich, hast du schon mal viel Wodka getrunken? Nee, ne? Du kennst ja nicht aus, wie das so. Wodka zum Beispiel kann man ganz viel trinken, finde ich. Und das ist ein ganz komisches Betrunkenwerden. Das ist gar nicht so, also ich muss davon nicht lallen oder so. Ich finde, davon wird man so ein bisschen verrückt. Während Whisky, da merkst du richtig den Alkohol, du merkst, wie es in den Kopf haut. Und vor allem, wenn man das in Verbindung mit Cola trinkt, dass das so richtig, also dieses süße Zeug, also es ist das Beste sowieso, wir haben das in Hamburg früher, also Whisky Cola, haben wir Großmaulschorle genannt. Weil du dann echt anfängst, irgendwie wie der dicke Max da irgendwie im Laden rumzu, also so posaunen und irgendwie auch Frauen zu beeindrucken. Ganz peinlich wirst du dann. Aber da hast du wenigstens mal ganz kurz was. Es ist kurz Entertainment. Während von Wodka, da fängt man an, irgendwie irre zu werden, fände ich. Und dann muss man irgendwann nach Hause und bei Bier werde ich müde. Whisky-Cola ist das beste Saufgetränk der Welt. Das auch mal ganz kurz jetzt hier alle Trinker ganz kurz zu vereinen. Whisky-Cola und noch ein klein bisschen Zitrone drin, wenn man es zu Hause macht und noch so eine Zitronenpresse hat, dann kann man das da reinmachen. Das schmeckt richtig gut. Fast exotisch. Ja, das ist fast exotisch. Ich hab mich diese Woche gefragt, wie sieht das eigentlich aus in der Politik? Jemand wie Sigmar Gabriel. Das ist ein netter Sprung jetzt vom Saufen zur Politik. Ja, okay. Also, dass sie quasi letztens Volker Beck da hinten irgendwie in Schöneberg hochgenommen haben mit Crystal Meth, was er irgendwie auf dem Boden hat noch fallen lassen. Mhm. Dass Bundestagsabgeordnete so harte Drogen nehmen. Und ich habe mir Sigmar Gabriel letztens angeguckt. Der hatte ja eine schwere Gürtelrose. Ja. Ich kenne die Krankheit noch. In der Grundschule hatte irgendeiner irgendwie so ein Schaustellerkind irgendwie aus, das bei uns mal kurz in der Klasse war, weil das Karussell gerade bei uns aufgebaut wurde. Das ist aber in den zwei Wochen, in denen es bei uns war, auch nur 5 Tage da gewesen, weil es eine Gürtelrose hat. Das habe ich seitdem trage ich diese Krankheit mit mir rum. Und finde diesen Namen so obszön. Und Sigmar Gabriel ist ja wohl eine Nervenentzündung. Ja. Sigmar Gabriel hatte Gürtelrose. Und ich habe mir gedacht, was macht eigentlich jemand wie Sigmar Gabriel? Weißt du, der guckt, wenn du Sigmar Gabriel bist, du morgens aufwachst, erstmal diesen schweren Körper aus dem Bett kriegst. So, das ist erstmal das Erste, was ich morgens schon, dein eigener Körper zieht dich morgens erstmal schon mal runter. Ja. Das ist das Erste. Dann guckst du in den Spiegel, siehst irgendwie so Hautausschlag. Und weißt du, heute sind wieder 300 Kameras auf dich gerichtet. Du hast keinen Draht mehr zu deiner Familie. Die Leute wollen von dir, dass du Kanzlerkandidat wirst, damit du quasi derjenige bist, der gegen Angela Merkel verliert. Du weißt jetzt schon im Jahr 2016, weißt du schon, dass 2017 ein beschissenes Jahr wird. Und ob man da nicht morgens schon mal so ein bisschen runterzukommen, damit die Hand nicht mehr so zittert. Einfach mal so ein Kelch Weißweinschorle reinpfeift oder so. Entweder das oder du wirst ein Hardliner. Du wirst jemand, der also einfach weiß, momentan ist nicht viel mit, also es läuft nicht viel mit Girls vielleicht. Es läuft nicht viel mit anderen Sachen. Du fokussierst dich auf das, was du vielleicht kannst oder machen willst, auf deinen Beruf und dann wirst du da richtig gut drin. Das ist ja auch ganz gut. Die besten Künstler sind ja auch die irgendwie noch keinen Fame haben, die noch Biss haben, die noch irgendwas wollen und vielleicht ist es ja auch bei Politikern so. Das ist der totale Bullshit. Ja, die besten Künstler sind, die es trotz des Fames aushalten, sich und ihrer Kunst treu zu bleiben. Ja. Weißt du, Harald Schmidt, Gott habe ihn selig, wo immer er uns jetzt hört oder nicht hört, hat immer gesagt, es gibt keine verkannten Genies und das ist wirklich wahr. Wie oft ich mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Kneipen gesessen habe, die mir erzählt haben, dass sie wahnsinnig tolle Ideen haben und dass sie wahnsinnig tolle Kunst machen, aber die letztlich über ihr Jugendzimmer nicht hinausgekommen sind. Es gibt keine verkannten Genies. Diese ganzen Jammerlappen. Ja. Die rumsitzen und sagen, echte Kunst ist nur, wenn man irgendwie vom Staat entweder subventioniert wird oder keine Kohle verdient oder irgendwelche Sachen macht, die keiner versteht, das ist totaler Quatsch. Ich war ja eine Woche in Amerika und ich frage mich. Mir fällt gerade was ein. Was? Sorry. Mir fällt was denn? Ich war vor ein paar Wochen weg abends und da kam ein Typ auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihn finanziell unterstützen will mit seinem Club. Er will was aufmachen. Und dann habe ich gesagt, was willst du denn machen? Und dann meinte er, pass auf, das ist ein riesiger Laden. Da sind überall Übungsräume, da gibt's eine Tanzfläche und die Bands spielen alle live in den Übungsräumen. Und da gibt's einen DJ, der hört da immer rein und mixt das so dazu. Und die Leute entdecken so neue Bands und das war alles so Hanebüchen und so bescheuert. Und der hat einfach irgendwie, glaube ich, gerade aus dem Affekt heraus, weil er mich gesehen hat, gedacht, er will eine geile Sache erzählen. Und dann so Übungsräume, die Bands spielen da, der DJ mischt das alles dazu, lässt aber so ein Elektrobeat laufen und die Leute denken so, wie geil ist das denn? Und wählen dann so die Band und dann wird die Band so gewählt und das ging immer weiter. Und ich dachte, wann hört diese Geschichte auf? Und dann habe ich, glaube ich, gemerkt, wie er währenddessen, wer es mir erzählt hat, versucht hat, das immer weiter zu spinnen, diesen Wahnsinn so. Daran muss ich gerade denken. Passiert dir das öfter, dass Leute dich für irgendwelche Sachen einspannen wollen? Ja. Echt? Ja. Dich nicht? Dir nicht? Nee. Also ich kann mich, vor langer Zeit ist mir irgendwie ein alter Schulfreund auf mich zugekommen, der irgendwie eine Partyreihe, als ich beim Radio noch gearbeitet habe, bei Bremen 4, eine Partyreihe mit mir aufmachen wollte. Und kannst du dir vorstellen, eine Partyreihe und ich... Und was solltest du genau, welches wäre deine Funktion gewesen? Ich sollte das Zugpferd der Partyreihe werden. Als was? Also, dass man als DJ. Dass die Leute dann wegen mir, dass die Leute dann irgendwie kommen und dann, keine Ahnung, ich irgendwie mit meinen Kontakten zum Radio irgendwie dann irgendwelche Jingle laufen lassen. Aber Olli Pocher macht das doch auch. Der ist ja auch DJ und legt auf und so. Ja, aber überleg doch mal, ich und eine Party. Allein, dass ich quasi das Wort Party und ich in einem Satz, das geht schon gar nicht. Trotzdem, das letzte Mal. Ernsthaft, Jan, wenn du das jetzt machen würdest, wäre der Laden voll, weil es gibt genug Leute, die denken, oh, geil, kultig, Böhmermann. Der macht dann bestimmt dann noch irgendwie also irgendwie mit so Dia-Bildern oder redest ins Mikro. Die würden jetzt kommen, egal wie scheiße die Partyreihe von dir wäre. Und sie wäre scheiße, Jan. Das ist mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ja. Aber die Leute würden jetzt gerade kommen. Also das. Alles, was man macht, was nicht das ist, was man ohnehin immer schon macht, ist scheiße. Wird scheiße. Weil das wäre vorher auch scheiße geworden. Man darf jetzt nicht anfangen, irgendwie einen Scheiß zu machen, nur weil man denkt, man kann das jetzt gerade. Und um mal ein bisschen runterzufahren, möchte ich jetzt ganz kurz unterbrechen. Ich möchte die alte Tradition, dass wir uns in kleinen Segmenten unterhalten, nicht unterbrechen. Ich möchte es gerne weitermachen, dass wir kurz immer innehalten und die Leute dazu auffordern, Musik zu hören. Auch wenn das technologisch, habe ich jetzt mit diesem Serben da gesprochen von Spotify. Ja. Das ist immer noch nicht so weit. Ich würde gerne eine Playlist machen, wo wir Vortex, Musik haben und dass man das dann einfach abspielen kann. Hier ist Tom Waits vom Album Closing Time mit Martha, damit Olli mal mit seinem Alkohol ein bisschen alleine dran rumdenken kann. Das ist einer der traurigsten Songs, Operator. Oh Gott, das ist so schön. Martha von Tom Waits. Und ich finde, es ein ganz toller Song. Und diese Mellow-Stimmung hier, das passt auch schön zu so einem Whisky-Cola-Ding. Alles klar. Wir machen kurz einen Break und sind gleich wieder da. Hallo Netzathleten, wir stehen hier mit Andreas Brehme, Weltmeister von 1990. Herr Brehme, wir sind hier beim 13. Sterne-Cup der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste? Das lasse ich immer meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht. Und ich kenne sehr, sehr gut die ganzen Sterne-Köche und ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei sind. Fest und flaschig auf Spotify mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Siehst du, da schlägt der Whisky-Cola schon zu. Es ist Sonntag heute. Ja. Die Sendung wird jetzt immer veröffentlicht um 0:01 Uhr. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich, Jan? Weil damit Spotify sagen kann, immer sonntags, und das ist wirklich, also wenn sobald der Sonntag anfängt, ist die Sendung da. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die immer um 16 Uhr rauskommen, weil die Leute dann parallel dazu twittern können. Andererseits, ich habe so eine kleine Umfrage bei Facebook letzte Woche gestartet und habe so ein paar Sachen abgefragt. Und den Leuten ist es überwiegend scheißegal, wann die Sendung am Sonntag rauskommt. Hauptsache, sie kommt Sonntag raus. Deswegen lassen wir das auch um 0:01 Uhr. Aber was viele Leute sich wünschen, ist, dass wir einfach die Playlist und das Wortding getrennt lassen, was ich ehrlich gesagt nicht so finde. Ich finde, man soll das mischen. Und ansonsten soll ich noch ausrichten, wir sollen nicht so selbstreferenziell und so selbstkritisch sein, sondern wir sollen einfach so weitermachen wie bisher. Das ist auch eine der Sachen, die unterm Strich so bei rumkamen. Können wir auch gerne machen. Was denn? Ich bin echt mild geworden, ne? Ich muss auch sagen, für mich beginnt gerade ein neues Zeitalter. Also so mit zynisch sein und sich über Leute lustig machen und so und auch so selbstreferenziell. Ich habe gestern Abend auf Vox Goodbye Germany geguckt oder Goodbye Deutschland mit Angelo Kelly. Es ist einer der, ja. Und der hat, ich habe gearbeitet in den 90er Jahren ganz oft als Ordner bei der Kelly Family. Es war die Hölle für mich. Ich habe es komplett verachtet. Das Publikum, die Musik, alles. Die gesamte Crew. Die gesamte Veranstaltung war die Hölle für mich. Und es ging dann immer ganz lange und die Leute haben schon zwei Tage vor der Halle gecampt und so. Aber das war damals eine ganz, ganz große Geschichte. Tja, und dann kommt zufällig gestern auf Vox Goodbye Deutschland und dann kommt die Geschichte von Angelo Kelly. Und das war das sympathischste und netteste und herzergreifendste, was ich lange gesehen habe. Wirklich. Der hat halt seine Geschichte erzählt, dass nach dem Zusammenbruch der Kelly Family, oder dass sie auseinandergegangen sind, er total pleite war, mit seiner Frau schon 3 Kinder hatte, die er liebt, seit er 10 Jahre alt ist, und hatte dann kein Geld mehr und hat wieder angefangen, in der Fußgängerzone zu singen und hat dann auch kein Geld mehr gehabt weiter und hatte 5 Kinder dann irgendwann und hat sich dann noch ein Wohnmobil gekauft, hatte noch 2000 Euro und ist durch Europa gefahren, hat in Fußgängerpassagen gespielt, um Geld zu verdienen. Und seine Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Und das war alles so herzergreifend. Das hat mich so mitgenommen. Ich fand das so ehrenhaft. Ich fand das so cool, wie er es erzählt hat. Der wirkte so sympathisch. Die Kinder wirkten so nett. Seine Frau hat die Kinder im Bus irgendwie großgezogen, beziehungsweise auch schulisch unterrichtet. Und inzwischen haben sie ein Haus in Irland, haben sich irgendwie Geld erkämpft, erspart. Und er hat so eine ganze Geschichte erzählt. Und das war kein bisschen kitschig oder scheiße. Das war richtig gut. Und dann muss ich mich selbst fragen, ich habe sowas noch nie geguckt. Vielleicht gucke ich zu wenig Fernsehen. Oder ich bin echt ein Emo-Typ geworden. Ich fand das alles, ich fand Angelo Kelly richtig sympathisch. Hast du dich mit Angelo Kelly mal auseinandergesetzt? Öfter schon. Ich habe mich mit auch Joey Kelly, der öfter mal bei Günter Jauch bei Stand-TV auftaucht. Ja. Und auch Paddy Kelly. Mhm. Alles nette Leute, also muss man wirklich sagen, ehrliche Musiker, die ich glaube, Entschuldigung, dieser Hype in den 90er Jahren, er hat das einfach auf so ein Level gehoben, das kannst du dann irgendwann nicht mehr einhalten. Ja, aber und wo sind die Millionen geblieben, habe ich mich gefragt, weil er meinte, die Millionen waren... Ich glaube, er hat nicht Papa Kelly, die irgendwie... Zusammen mit Vater Abraham durchgebracht, irgendwie so einen Schlümpfe-Puff aufgemacht, das ganze Geld versoffen oder so. Vater Kelly ist, glaube ich, irgendwann gestorben und ich glaube... Ja, danach war es auch vorbei mit der Band, als Papa Kelly tot war. Als das Familienoberhaupt gestorben ist, ist die Band auseinandergegangen. Ein anderer 90er-Jahre-Star, der diese Woche Schlagzeilen gemacht hat, hast du gehört, Benny Beimer, Christian Karmann, mit 1,5 Promille in Berlin irgendwie gegen Baum gefahren, beide Kinder hinten drin, war 15 Uhr nachmittags und schön mit 1,5, ja, Stichwort Showgeschäft und Alkohol, auch das ein Thema diese Woche, wahnsinnig traurig. Wie heißt der denn nochmal? Christian Karmann, genau, Christian Karmann. Ja, der Benny der hat auch mitgespielt bei Bang Boom Bang, den fand ich damals sehr, sehr gut, den Film, ne? Mit Dieter Krebs, hast du auch gesehen. Guck mal, der ist 43, hat dann 2 Kinder hinten drauf und fährt dann mit 1,5 Promille durch Berlin, das ist auch irgendwie so, was macht der denn eigentlich beruflich? Keine Ahnung, was er macht. Nicht mal ein Podcast wie wir. Nee, aber das ist also Alkohol, Saufen und Autofahren, das ist sowieso ungeil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe schon so oft richtig einen in der Krone gehabt, aber ich fahre da nicht mehr Auto. Das macht man einfach nicht, ne? Oder? Also. Ich weiß es, ich trinke. Bist du schon mal, sag mal, warst du überhaupt wirklich schon mal, das muss ich nochmal genau wissen, warst du schon mal richtig betrunken? Nein. Du warst noch nicht richtig betrunken. Ich kann ja auch meine Alkoholerfahrung an einer Hand abziehen. Hast du jemals gekifft, Jan? Ich habe immer passiv gekifft. Das, da aber muss ich schon sagen, da war ich oft. Ja. Nein. Ja. Ich habe nie an irgendwas gezogen. Ich komme aus Bremen Nord und da gab es früher die Kneipe des Pinökel, das übrigens wieder eröffnet ist. Pinökel ist wieder da. Endlich. Wir haben Besitzerwechsel gemacht. Ja, 3 Monate waren die zu. Die Algis von Bremen waren nervös und sind im Park rumgelaufen. Jetzt haben wir wieder. Das ist kein nicht von Bremen, sondern von Bremen Fegesack. Ach so. Es gibt nämlich sonst in Bremen Fegesack nichts, wo man so einigermaßen, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr als Eckkneipe will und wenn man irgendwie unter 30 ist, da gibt's nicht so viel, wo man hingehen kann. Und das Pinökel ist wieder da und da habe ich früher öfter mal so im Kreis gestanden, also man stand früher immer im Kreis vor der Kneipe und wusste nicht, was man jetzt machen soll, ob man zu McDonald's fahren soll oder zu Montanaro eine Pizza für 2 Mark oder so. Ich glaube mal so eine halbe Pizza für 2 Mark, halbe Margherita für 2 Mark und da stand man immer davor und hat gekifft und sich unterhalten, was man jetzt macht und dann irgendwann sind alle frustriert nach Hause gegangen, weil man sich für nichts entscheiden konnte und ich habe immer mitgekifft. Ja. Und das waren so meine einzigen Drogenerfahrungen. Ich habe eine Dose Hansa-Pilz getrunken, im Hafenhaus in Bremen Fegesack, da haben wir irgendwie Dosen reingeschmuggelt und ich habe eine Dose Hansapilz getrunken. Und das ist richtig krassen, oder? Und dann habe ich dann lange später dann bei Rosch und Böhmermann habe ich mal irgendwie so ein Glas Whisky getrunken. Das war aber hammerhart. Das war ich nicht betrunken, aber zumindest ordentlich bedient. Vor allem, weil ich dazu eine Viagra gegessen habe. Und das war eine der wenigen Drogenerfahrungen in meinem Leben. Und das war ganz unangenehm. Hattest du eine Erektion davon? Nee, eben nicht. Ich habe nämlich keine Latte bekommen, weil ich... Aber ich glaube, es funktioniert auch nur, wenn du dann sexuelle Gedanken... Im erregten... Ja. Genau, du musst sexuelle Gedanken müssen geäußert werden, innerlich, in einem Raum, wir beide in einem Raum, jeder nimmt eine Viagra und wer zuerst eine Latte kriegt, liebt den anderen. Aber was ist, wenn du eine Latte bekommst und ich dann daraufhin ich eine Latte bekomme? Was heißt das denn dann? Dass du anspringst auf mich. Also, dass du bereit bist für mich. Also, keine Ahnung, was das heißt. Du bist ein Trigger für mich. Ja, ich hab wahnsinnige Kopfschmerzen bekommen. Es hat gepocht in meinem Kopf, weil das Blut dann eben nicht in meinen Penis gegangen ist, sondern in den Kopf. Und das war so meine einzige Drogenerfahrung. Ich habe danach, glaube ich, nochmal zum Geburtstag von Charlotte so als Gag eine Viagra geschenkt bekommen. Die habe ich immer noch in so einem kleinen Schatülchen hier auf der Fensterbank liegen bei mir zu Hause. Hast du mir gezeigt? Habe ich dir mal gezeigt, ne? Für harte Zeiten sind die, oder? Oder warum hast du die da? Ja, also? Genau. Ich weiß gar nicht, ob die ablaufen. Ich weiß nicht, laufen Viagra ab? Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung. Aber ein Kumpel von mir nennt die Dinger immer Blaumänner. Ich habe einen Blaumann angezogen, da habe ich mich getroffen mit meiner Lütten. Das ist sehr prollig. Oh Gott, aber du bist ja auch in so einem Alter, wo man das schon Kumpels erzählt. Ich bin noch 35. Hat mir jemand erzählt, Mann. Das ist so der gleiche Typ, der dir auch irgendwelche Geschäftsideen vorschlägt, ne? Ja, findest du schlechte Geschäftsideen mit dem DJ und dem? Ja, das klingt mir zu wirr. Ja, klingt mir auch ein bisschen zu wirr. Alkohol im Showgeschäft ist das Thema. Olli Schulz hat heute Whisky Cola vor sich stehen. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen gedanklich abschweifen und fragen, wie man sich als Politiker betäubt. Ich sehe nämlich gerade so ein fettes, feistes Bild von Sigmar Gabriel. Ja. Und das ist wirklich dieser, weißt du, der wirklich, hast du mal die Finger von Sigmar Gabriel angeguckt? Die sehen aus wie kleine, geplatzte Würstchen. Was hast du denn heute mit Sigmar Gabriel, Mann? Was hat ihr denn getan? Ich habe mir in letzter Zeit gedacht, ich finde das wahnsinnig, wie öffentlich drumherum geredet wird, dass alle wollen, dass der Dicke das macht, damit der irgendwie schön gegen Merkel verliert nächstes Jahr und alle anderen aus der Schusslinie verschwinden. Olaf Scholz hat irgendwas gesabbelt von Solidarität unter Politikern und in der SPD. Die SPD ist eine solidarische Partei, deswegen darf das der Parteivorsitzende machen und keiner hat Bock, Kanzlerkandidat zu werden. Die Eiern da, ist ja auch egal. Jetzt fange ich schon so an, wie irgendwie nahe Verwandte von mir beim Stammtisch. Die eiern da auch rum bei der SPD, die sind auch nicht mehr beim kleinen Mann. Früher habe ich die gewählt, aber seit die in der großen Koalition sind, ja, ist das wirklich zum Kotzen. Mein Opa hat wirklich immer, wenn Tagesschau anfängt, ich wusste, wenn mein Opa Tagesschau geguckt hat, das hat keine 2 Minuten gedauert, da wurde irgendein Politiker eingeblendet, da hat er gesagt, aufhängen das Schwein. Wirklich, das Schwein gehört aufgehängt. Ich weiß gar nicht, ob die Politiker damals besser behandelt wurden oder ob man mehr Respekt vor denen hatte. Mein Opa jedenfalls wollte immer damals, dass die alle aufgehängt werden. Also man hat das alles damals halt vor allem nicht mitbekommen. Heute gibt's ja das Internet, wo Leute aufhängen wollen, ganz schnell bei Facebook irgendwie 200.000 Likes haben und dann ganz viele Leute, die das auch finden, um sich herumscharen. Das ist ja eh das Schlimme am Internet. Ja. Naja, ich würde so gerne eigentlich heute noch... Darf ich einen Song spielen mal? Ja, mach doch mal. Was willst du denn? Wollen wir ein bisschen Pause machen, wieder kurz einen kleinen Song, also den Leuten anbieten, wenn sie wollen. Weil ich würde gleich gerne nämlich trotzdem... ich muss gucken, weil die Hyänen sind immer noch, es sind immer noch ein paar Hyänen hier vor den Lautsprechern. Ja, du kannst mit mir alles klären, ich bin dein offenes Ohr, ich bin auch deine Stütze. Nee, aber das Ding ist, ich halte noch ein bisschen zurück, bis die Aufmerksamkeit so ein bisschen verschwunden ist, weil... Wie, die Hyänen sind vor deiner Tür, was meinst du genau? Nein, damit? Die Hyänen sind vor den Lautsprechern. Ach so. Die Aufmerksamkeit ist immer noch so groß, dass die jetzt quasi irgendwelche Sachen aus der Sendung nehmen und dann daraus Artikel machen, deswegen erzähle ich das diese Woche mal nicht, aber nächste oder übernächste Woche. Ich hatte übrigens im Neo-Magazin diese Woche Jürgen von der Lippe zu Gast und weißt du, was wir gemacht haben? Ja. Wir haben Kroketten zusammen gekocht. Ohne Wirklich? Scheiß. Wirklich? Och Mann. Ja. Das wollte ich doch mit dir machen. Und weißt du, was das Allergeilste war? Na? Der ist so ein guter Koch, das merkst du dem auch an. Jürgen von der Lippe ist, ich habe das nicht herausgefunden, aber ich vermute das so, dass er so einer, der ist einer, der lädt Freunde ein und es kommen immer wahnsinnig viele Leute, weil ich glaube, der richtig gut kochen kann. Der ist so einer, der auch, wenn er versammelt seine Freunde in der Küche. Wenn Freunde zu dir kommen, wo sitzen die? Im Wohnzimmer wahrscheinlich, auf dem Sofa bei mir. Und erstmal in der Küche, erstmal gibt's einen kleinen Piccolo in der Küche, dann sitzen, dann stoßen wir an, quatschen uns ein bisschen, dann ziehen wir uns langsam aus und gehen ins Wohnzimmer und dann, sitzen wir da und gucken Fernsehen. Bei mir ist es nämlich immer die Küche und ins Wohnzimmer geht eigentlich fast nie jemand und ich bleib eigentlich immer in der Küche sitzen. Das ist auch sehr ungemütlich, das Wohnzimmer, ganz ehrlich mal, ich war da auch ganz kurz nochmal drin, das ist sehr ungemütlich, das ist so eine Holzbank. Du meinst wegen der Kachel und der Holzbank? Ja, eine Holzbank ist da im Wohnzimmer von Jan Böhmermann, dann so ein ganz kleiner Fliesenkacheltisch und ein Fernseher, ein Röhrenfernseher. Das ist wirklich, weil Jan halt ein Fernsehfan ist, hat er die Wohnung genauso gemacht, wie sie es nach dem Krieg aussah, also keine Ahnung, aber es ist wirklich, war sehr kalt bei dir im Wohnzimmer, ich bin auch lieber in der Küche. Weißt du, warum immer so ein Feng Shui-Master, der ist ein bisschen schöner. Weißt du, warum mein Wohnzimmer so aussieht? Ich habe ja ein relativ kleines Wohnzimmer und das war früher in unserem Mietshaus, war das die Wohnung, also ich wohne im ersten Geschoss und in dem Mietshaus, in dem ich wohne, das war die Wohnung, in der hat die Hausgemeinschaft früher Karneval gefeiert. Und das ist der Grund, warum noch so viele Fliesen, die ganze Wohnung ist gefliest. Also eigentlich bis auf das Badezimmer ist alles gefliest. Badezimmer hängt, ist bizarrerweise ist Teppich. Badezimmer. Ich glaube, im Swingerclub ist ja auch ganz gut, wenn alles gefliest ist. Ne? Keine Ahnung, warum das bei dir so ist. Stell dir mal vor, du hast eine Wohnung, die ist überall gefliest, nur im Badezimmer ist Teppich. Habe ich aber mal irgendwo, war ich neulich zu Hause bei jemandem und der hatte wirklich Teppich um Klo herum. Also das Horrorhaus von Höxter. Ich denke, weißt du, stell dir mal vor, du liest in der Zeitung, dass der Klassenkamerad, mit dem du irgendwie, keine Ahnung, bis zur 8. in der Klasse warst, also und der irgendwie abgegangen ist, dass das der Typ ist, der das Horrorhaus in Höxter hat. Oder dieser Serienmörder, der in Frankfurt irgendwie aus diesem Jungen da voll schrecklich. Fleischstücke rausgeschnitten. Ich kenne eine Person, die daherkommt aus Höxter. Also das ist jetzt gar nicht mal alles so. Nicht alle Menschen in Höxter sind Verbrecher. Nee. Oh, wir müssen sowieso auch mit populistischen Ansagen aufpassen. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, wenn man sein Leben auf dem Blog veröffentlicht oder bei Snapchat, dann ist sowieso alles verloren. Das haben dann irgendwie diese Mitvergnügen, heißt das, glaube ich. Das ist so eine Veranstaltungs-Facebook-Seite. Die haben daraus so ein, wie heißt es, wenn man was zitiert, so abdruckt, ein Quote oder so gemacht. Heißt das Quote? Ja, ist egal. Und dann hat mich eine Bloggerin angeschrieben und meinte, meinst du das ernst, was du da geschrieben hast? Ist es wirklich so? Stimmt das eigentlich wirklich? Und hat geschrieben, nein, das war jetzt nicht so gegen alle gemeint, das war auch aus dem Zusammenhang gerissen. Hat sich nicht mehr gemeldet, wir müssen aufpassen. So, jetzt kommt ein Song, den ich mir wünsche. Ganz toller Song von einem Künstler namens Justin Curry. Ehemaliger Sänger von Delamitri gewesen. Bringt seit Jahren, alle drei Jahre mal eine Mega-Solo-Platte raus. Gute, anspruchsvolle Popmusik, würde ich sagen. Und auf der vorletzten Platte namens The Great War ist ein Song, der heißt The Fight to be Human. 8 Minuten lang, Megatext. Jetzt anhören oder nach der Sendung. Einer meiner kleinen geheimen Lieblingssongs, die ich eigentlich ungern teile, weil ich sie für mich behalten will. Aber ihr habt es verdient da draußen. Ist übrigens auch bei Spotify der Song, habe ich gerade parallel recherchiert. Ja. Könnt ihr jetzt einfach mal suchen und hören und wir sind gleich wieder da. Manchmal, ja, da glaube ich, ich bleib für immer traurig. Doch dann höre ich fest und flauschig mit Schulz und Böhmermann. Und die fangen zu labern an. Ich fühle mich nicht mehr allein. Lass die Sonne für mich scheinen. Guck mal, so ein trauriges Trinker-Intro, Jan. Hier ist Fest und Flauschig am Sonntag, den 22. Mai, die zweite Ausgabe dieser Sendung. Und ich habe vor lauter Gewusel in meinem Kopf und in meinem Leben meine eigene Traurigkeit vergessen, Olli. Wirklich? Ja. Das weißt du, dieses Gefühl, abends vorm Rechner zu hängen, nicht zu wissen, worauf man klicken soll. Man hat seine 5 Internetrunden schon gedreht, Spiegel Online, Bild.de, Pornoseiten. Noch einmal kurz bei Facebook reingeguckt. Man weiß nicht mehr, wo man hinklicken soll. Und dann fange ich eigentlich immer an, Musik zu hören hauptsächlich. Und auch mal, das habe ich bestimmt 3 Monate nicht mehr gemacht. Da habe ich keine Zeit mehr zu, mich abends mal einfach vor den Rechner zu hängen, alleine, und einfach mal den Kopfhörer aufzusetzen. Ich habe so einen Kopfhörer, wo man nichts mehr von mitbekommt von der Außenwelt. Ja, habe ich auch, super. Nur ganz laut Musik hört und kann man ruhig sagen, von der Firma Sennheiser. Können wir jetzt ja ruhig sagen. Ich habe einfach von sagen. Philips. Interessiert keine Sau. Ich habe einen Sennheiser-Kopfhörer mit so einem Domian-Mikrofon dran. So, pass mal auf, ich kann auch das Domian-Mikrofon sprechen. Pass mal auf. Ich mache das andere Mikrofon an. Ja, ist das denn anders? Ist das denn Hallo? Besser? Hallo? Ja. Das ist jetzt der Kopfhörer mit dem Domian-Mikrofon. Hörst du mich? Ich höre dich sehr, sehr gut. Also kaum Unterschied, ehrlich gesagt. Hallo, das ist ein anderes Mikrofon. So. Ja, weißt du was? Ich gehe wieder zurück, ist mir lieber. Ich habe neulich einen Film geguckt, ich wusste, der wird richtig traurig werden. Und ich hatte Angst, den zu gucken, ne, wo wir gerade bei Traurigkeit sind. Und Louis C.K., über den wir schon mal geredet haben, den ich ja ganz toll finde und schon sehr, sehr lange verfolge, seit über 10 Jahren. Kommt nach Amsterdam. Ich habe für Kopenhagen welche. Ah ja. Und Louis C.K. Hat eine Sache mal, glaube ich, bei Conan O'Brien gesagt, die ich auch wirklich immer noch ganz bemerkenswert finde, weil sie überhaupt nicht witzig gemeint war, sondern dass man heute so schnell die Möglichkeiten hat, seine Traurigkeit zu betäuben oder sich abzulenken. Aber er zum Beispiel auch bei seinen Kindern, deswegen gibt er ihnen noch kein iPhone und so, er nicht will, dass die sich ablenken können, dass jedes Gefühl, was man in sich trägt, wirklich ausgelebt wird. Und ich hatte Angst, dann diesen Film zu gucken, weil ich wusste, das wird gleich traurig. Und die Person, mit der ich im Film gesehen habe, hat gesagt, hey, weißt du was, da musst du jetzt durch, die Traurigkeit zu lassen. Und es war wirklich so. Und kurzes Zeit später habe ich dann mega abgeheult. Aber es ist wichtig, dass man dann nicht denkt, ach, jetzt gucke ich lieber was anderes oder unterhalte mich. Das ist ein Gefühl, was du ab und zu echt ausleben musst wieder, ne? Und das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass es ganz schwer ist, für viele Leute das wirklich zuzulassen. Ja? Und deswegen sind die auch wirklich so, das hat Louis C.K. natürlich, jetzt rede ich ihm so ein bisschen nach, aber es ist wirklich so, deswegen ist man nur noch so eine Mitte, gar nicht mehr hoch und tief, sondern man ist immer nur noch so Mittel. So, das ist ja halt nicht gut. Ne? Man muss ja auch mal todtraurig sein dürfen und dann vielleicht sogar eine Radiosendung moderieren, oder? Finde ich auch. Ja. Ich war aber lange nicht mehr so traurig, wie ich früher immer mal war. Rate mal, warum ich Alkohol heute trinke, Jan. Weil du gerne wieder traurig sein möchtest. Um den Schmerz zu betäuben. Ach so. Ist das okay für einen? Ja. Ist es okay, für ein Ticket für Louis C.K. 319,19 Euro auszugeben? Was hast du gemacht? Weiß ich nicht, verrate ich nicht. Okay. Ist es okay, fürs DFB-Pokal-Finale 500 Euro fürs Ticket auszugeben? Hast du das gemacht? Ja, das war voll so dumm von mir, ey. Das ist aber schon ewig her. Nee, letztes oder? Jahr, der Typ hat mich abgezogen. Ja, ja. Ey. Der hat sich auch nie wieder gemeldet. Wir haben noch kurz SMS geschrieben. Vor allem DFB-Pokal ist wirklich so eine Scheißveranstaltung. Ich glaub, ey, apropos, der neue Kader von Yogi ist rausgekommen diese Woche. Heißt schon für EM. Oh, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, Jan, der neue Kader von Yogi. Das sind so Sachen, da gucke ich jeden Morgen, da klicke ich mich rum. Das ist voll mein Ding. Ich finde eigentlich nur interessant, dass Lukas Podolski, zu dem ich ja eine berufliche Beziehung habe seit einiger Zeit, Lukas Podolski einfach wieder mitkommt. Und zwar nicht, weil er irgendwie Fußball spielen kann, sondern der ist nur dafür da, weil er als einziger weiß, wie die PlayStation 4 angeht. Und weil er gut ist bei FIFA 16. Und weil er irgendwie Streiche spielt und die Moral oben hält. Der sitzt auf der Bank hundertprozentig, der spielt überhaupt nicht. Der ist nur damit gekommen, damit die Stimmung gut ist auf Tour. Weil Lukas ist ein Garant für gute Stimmung. Ich weiß. Und er hat einen ganz gehässigen Twitter-Dings, das habe ich auch alles mitbekommen, geschrieben. Als bei dir die Hölle. Gegen mich, ne? Ja, ist egal. Das aber ist weißt du was? Das ist das Problem, wenn man sich mit Leuten also so anlegt, die nicht auf Augenhöhe sind. Dann hast du nicht gesagt, dass mein Hobby es ist, mit Leuten sich anzulegen? Ja. Das ist ja total bescheuert. Habe ich so aber nicht gesagt. Das war auch gar nicht so gemeint. Ich habe gesagt, es ist deine Leidenschaft, sich auch mal anzulegen mit Leuten. Haben wir in der letzten Sendung drüber geredet, sich auch mal aus dem Fenster lehnen. Finde ich eine positive Eigenschaft. Wurde anders, glaube ich, dargestellt. Aber es ist ja auch so, dass einem Sachen nerven und dass man sich mal aus dem Fenster lehnen darf. Da muss man natürlich, wie Lukas Podolski sagt, also nicht wundern, wenn es eine Retourkutsche gibt. Aber der hat das auf so eine dumme Art und Weise geschrieben und dann auch noch auf Türkisch, um so Leute aufzuhetzen. Einfach, und das tat mir alles so leid für den selber, dass der das bis heute nicht verstanden hat. Das tut mir leid für Lukas Podolski, dass ihm das große Geheimnis des Lebens immer verwehrt bleiben wird. Aber das ist nun das mal Das glaube so. Ich gar nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass Lukas Podolski als einer der wenigen öffentlichen Personen das große Geheimnis des Lebens kennt und dass es eben nicht, dass das Ziel eben nicht ist, zu den Sternen zu gehen, sondern die Sterne zu erreichen, sondern einfach, weißt du, ich finde den Song von Jochen Distelmeier, Murmel, der auf dem letzten Album drauf, dem vorletzten Album, nicht dieses scheiß Coveralbum. Das Coveralbum ist so mittelgut, ne? Finde ich leider nicht gut. Aber das Album davor, als ich schon abzeichnete, dass Jochen Distelmeiers, ich sag mal, kreative Energie so langsam sich also aufs Wesentliche reduziert hat. Mhm. Ich finde den Song Murmel von Jochen Distelmeier, wo es eigentlich nur darum geht, dass man einfach bei schönem Wetter auf dem Spielplatz sitzt und einfach die Basis chillt und dass die Welt so schrumpft. Die Welt schrumpft auf die gewöhnlichen Dinge. Keine Ahnung, Tina ist in Berlin. Ja, genau. Hat einen Job in Berlin. Ist ja auch so. Michiko ist gerade in Schweden. Otto findet Corny doof. Also diese Sachen, weißt du, diese Sachen, die das Leben eigentlich bestimmen. Also und das ist so. Ja, das hat aber nichts mit Lukas Podolski zu tun jetzt. Das ging nur darum. Aber ich glaube, dass Lukas Podolski, ich meine, dass das schon, also diese einfachen Strukturen, die das Leben zusammenhalten, dass das bei dem schon funktioniert. Es gibt ja auch Fußballer, die so abgedreht sind, die mit irgendwelchen fetten Sachen Tim Wiese. Tim Wiese sieht aus wie Michael Jackson jetzt. Nur in dick und aufgepumpt. Mega braun gebrannt. Super fette Arme. Fährt nur Lamborghinis. Und lebt irgend so einen Zuhälter-Lifestyle. Und ich begreife das alles nicht. Ich weiß nicht genau. Und ich frage mich auch gar nicht, wo kommt das Geld denn her? Wo hat er denn das ganze Geld her? Der hat doch nicht unendlich viel Geld. Nee, aber nicht mit irgendwelchen Ja, ich weiß nicht, wo er das Geld her hat. Und ich weiß aber auch nicht, warum er mit 32 diese Torhüterkarriere dann beendet hat, um jetzt diesen Lifestyle zu fahren. Das hätte er auch 10 Jahre später noch machen können, weißt du? Der ist irgendwie verletzt gewesen, hat einen Vertrag bei Hoffenheim, glaube ich. Ja, aber der war eigentlich ein ganz guter Torwart. Das war ja auch so ein Werder. Typ. Ja, ich stehe ja auch auf so, also Torhüter sind halt auch besondere Charaktere. Mein Lieblingstorhüter war damals Toni Schumacher. Der hat dieses böse Foul allerdings gemacht gegen Battiston im Halbfinale gegen Frankreich 82. Aber der war so asozial und so direkt. Und dann habe ich Uli Stein kennengelernt. Den fand ich noch besser, weil der war der war noch asozialer, weißt du, und der war dann, also ich fand das immer gut, dass die so krass, also Töter oder auch Olli Kahn, das waren ja so Originale und Tim Wiese eigentlich auch, aber jetzt diese Nummer da irgendwie sich irgendwie auf Facebook im Ferrari ablichten zu lassen oder im Lamborghini braun gebrannt und irgendwie auf Massephase, das ganze Leben nur noch auf Massephase, ich schwöre dir, das wird in 5 Jahren, also wird er das bereuen vielleicht auch, weil irgendwann ist die Kohle ja auch vorbei und die Muskeln kannst du auch nicht ewig irgendwie. Doch, kann man schon, aber was bringt das denn? Also ganz ehrlich, was hat Tim Wiese eigentlich für einen Lebensentwurf ab 40? Frage ich mich aber bei Lena Meyer-Landrut zum Beispiel auch. Ich habe letztens wieder, ich bin Abonnent von ihrem YouTube-Kanal und ich frage mich eigentlich, hast du mitbekommen, dass ich genau vorhergesagt habe in der letzten Sendung, dass Deutschland mit dem letzter wird beim Eurovision Song Contest und hier. It's me, hier, ich, Herr Pokal. Sehr Pokal geworden. Sehr Böhmermann hat wieder zugeschlagen. Ja, egal. Ich frage mich, das gleiche gilt nämlich auch für Lena Meyer-Landrut. Dieses Naserümpfen in die Kamera, dieses so tun, als hätte man gerade gebumst und tanzt irgendwie so, wie so ein verrischtes Pärchen mit der Kamera. Vielleicht hat die ja immer gerade gebumst. Nee, das glaube ich nämlich eben nicht. Und das ist, weißt du, diese Behauptung von... Woher willst du das wissen? Vielleicht bumst die total viel. Nein. Ein total schönes, ausgeführtes Leben voller Sex und Leidenschaft. Das kann gut sein, aber das Ding ist, kann kein Lebensentwurf sein. Wie alt bist du jetzt? 42? Ja. Ich bin 35. Und ich merke das schon mit 35, dass offensichtlich das nicht immer das. Also ich gebe mich lieber eine Schüssel Kroketten hin. Wirklich, als Geschlechtsverkehr zu haben mit einer Frau? Nein, nicht als Geschlechtsverkehr, aber als, ich sag mal, als diese ganze, diese Mit-20er, Anfang 20er Bums-Action, die man da am Laufen hatte, weißt du? Vor allem, man fühlt ja auch noch nichts. Man fühlt ja gar nichts. Sex wird ja erst so richtig schön, wenn man auch die Freude empfindet, dass man es überhaupt noch kann, weißt du? Ja. Das kommt ja noch dazu. Diese Freude ab 35, dass man überhaupt noch lebt, dass man in der Lage ist, überhaupt noch sich körperlich so zu betätigen, dass die alten morschen Gelenke nicht komplett nachgeben. Und es gibt diese Momente, wo man so ernüchtert vom Leben ist, dass man einfach, dass die Libido einfach mit einem Schlag so ausgeschaltet wird. Das passiert halt im Alter, wenn du nicht mehr irgendwie, wenn du nur noch irgendwie, als Jugendlicher, da kannst du deinen ganzen Körper zu einem, also fühlt sich an wie Penis, weil du hast noch nicht so viel Leidenschaft und so, also willst das alles ausleben, aber wenn du dann später, dann kriegst du es nicht mehr hin. Da ist irgendwas in deinem Kopf, das schafft es tatsächlich, das zu beeinflussen, dass du nicht mehr komplett Penis bist. Weißt du, was ich meine? Das kommt im Alter. Ich weiß nicht, was du meinst. Natürlich. Nein, keine Ahnung. Wirklich nicht? Nee. Hatte ich nie, war nie mein. Du warst nie ganz Penis, oder? Du warst auch immer. Ich war nie ganz Penis. Ich hatte auf eine Art auch immer was von der Vagina. Ja, ich auch. Oh, ja, wirklich. Ja. Lass mich mal ganz kurz sagen, es ist wirklich zweite Sendung und schon ist es wirklich wieder so widerlich teilweise. Wieso, was ist denn daran widerlich? Ich möchte jetzt gerne ein bisschen die Traurigkeit. Jeder kommt aus einer Vagina. Das ist das, was Lady Betray würde jetzt sowas sagen. Ey, wir kommen doch alle aus einer Vagina. Ich würde aus einer Fotze sagen. Können wir jetzt auch übrigens im Radio, wir dürfen jetzt auch wieder Fotze sagen. Ey, ich habe von Spotify, ich weiß aber nicht genau wer, der hat gesagt, dass wir können ja jetzt machen, was wir wollen. Wir können auch Werbung machen, wenn wir wollen, bei Spotify. Jetzt in unserem Podcast können wir zum Beispiel sagen, Sennheiser-Kopfhörer sind sehr gut oder so. Zum Beispiel. Oder letzte Woche haben wir über die Werbeagentur Jung von Matt und zum Goldenen Hirschen geredet. Und das hat direkt einer vom Goldenen Hirschen getwittert und hat gesagt, das heißt dann Earned Media. Wenn man quasi so erfolgreich ist, dass man Mediaberichterstattung bekommt, die man sich einfach verdient hat. Earned Media. Mal ganz kurz einen Gruß an die Goldenen Hirschen. Das habt ihr euch kein bisschen verdient. Ihr seid eigentlich eine von zwei Werbeagenturen, deren Namen, durchgeknallten Namen ich mir einigermaßen merken kann. Und ich weiß, dass ihr mal eine Werbekampagne für Bremen 4, meinen damaligen Sender, gemacht habt. Daher kenne ich euch noch. Das passt ja ganz gut, Jan. Ich war nämlich mit meinen Kindern neulich Kleider kaufen, nämlich Klamotten, in einem Laden in der Körtestraße in Berlin. Und zwar in der Körtestraße Nummer 5, fällt mir gerade ein. Der Laden heißt 667. Fällt mir nur gerade ein. Guter Laden gewesen, kleiner Laden gewesen, total nett. Nein, gehören keinen bekannten Leuten von mir, aber war total schön, da drin zu sein. In der Körtestraße, Nummer 5. Ich gehe ja wahnsinnig gerne ins Adana Kebabland auf der Venloer Straße gegenüber von der Polizeiwache in Köln-Ehrenfeld. Ist auch, verdient auch nichts damit, kann das nur allen empfehlen, wenn man in Köln mal ist, also was anderes als einen Döner essen möchte. Lammspieß, mega lecker. Leckeres Lammfilet. Unglaublich zart, wunderbar, auf Holz geräuchert, also wirklich fantastisch, da muss man hingehen, das ist wirklich ein place to be. Und ich bin wahnsinnig gerne in der Clay Allee im Machiavelli, das ist ein Italiener, wahnsinnig gutes Essen, alte Schule. Antonio, ein netter, der kommt immer an den Tisch und macht eine Wolle, nochmal das Thema, der mich so habe, bis er hier, Espresso geht auf Hause. So, du bist wieder dran mit dem Songwunsch, wir machen mal wieder so einen kleinen Abbinder, damit die Leute auch mal wieder durchatmen können. Jetzt kommen wir richtig in Fahrt, der Alkohol fängt an zu wirken. Jan. Bei dir nicht, oder? Das ist dann immer so zynisch, dass du dann erst so, ja, wir reden über Alkohol und dann so ein bisschen herablassen willst du dann sein, ne? Dadurch, es ist an der Zeit, dass wir einen traurigen Song vielleicht mal, du bist ein überheblicher Spinner, Jan. Einmal. Hier ist Billy Joel und Piano Man. Haben wir schon dreimal gehört. Lass doch mal was anderes hören von dem. Nein. Von Billy Joel? Ja, er ist Uptown Girl. Ich möchte gerne das haben wir erst einmal oder zweimal Down gehört. Down East von Alexa Scott, mag ich so gerne. Nein, von Scott Walker möchte ich gerne Jackie hören. Einfach, weil ich finde, das kann ich nicht von Scott Walker mir was wünschen, dann jetzt einfach. Ja, mach mal. Walker Brothers, da hat er ja früher gesungen, und zwar Make It Easy on Yourself, ein Trennungslied darüber, dass er, also sie verlässt ihn, und er sagt, hey, wenn du gehen willst, dann mach es dir einfach und sei glücklich mit ihm. Ich trage unseren ganzen Schmerz. So ein ganz mutiger, großer Liebessong, Make It Easy on Yourself von den Walker Brothers. Unfassbar gut. Den hören wir jetzt mal. Hey, hier ist Fest und Flauschig mit Jan und Olli. Ey, Fest und Flauschig, der Podcast für Coole. Wir sind bei Spotify und wir heißen Jan und Olli. Ihr könnt uns hören jeden Sonntag. Es gibt immer was zu besprechen, zum Beispiel, dass Erika Berger gestorben ist. Ja, Erika Berger ist gestorben. Ja. Aber ist sie alt geworden? 76 Jahre alt, und mich hat an der ganzen Geschichte schockiert, dass offensichtlich die Bundesrepublik Deutschland erst im Jahr 1987 sich öffentlich darüber unterhalten hat, dass alle Leute unter den Klamotten nackt sind und sich gegenseitig untenrum gerne beigehen, dass gevögelt und geschnackselt wird, dass es erst im Jahr 1987 soweit war, dass Sexualität auf ein Tablett gehoben wurde, dass Sexualität auf einmal Gesprächsthema fürs Volk wurde. Und da frage ich mich mal, inspiriert von dem, was mich gerade so juristisch beschäftigt, in was für einem Land leben wir eigentlich? Ich meine, der Krieg hat viel kaputt gemacht. Wir haben die ganzen coolen, schlauen Leute aus dem Land vertrieben oder umgebracht. Oder viele coole, schlaue Leute. Mhm. Und danach erstmal eine riesige Lücke, dann war Deutschland geteilt und wir hatten so viele andere Sachen zu tun und so. Dass man erst im Jahr 1987 mit Erotik angefangen hat, ist ja das eine. Aber dass so Kulturtechniken wie so Textsortenerkennung, dass man mal so ein kleines bisschen mehr Sachen, also dass man vielschichtiger arbeitet im Wortbereich zum Beispiel, ja, als einfach nur, ich finde, was ich zum Beispiel, also ganz, das kann ich vielleicht mal erzählen. Ich bitte drum. Hat jetzt nicht so viel mit Alkohol im Showgeschäft zu tun, aber ich würde gerne ganz kurz mal die Gelegenheit nutzen, mein Verständnis eines komischen Künstlers artikulieren. Erzähl mal. Ich finde nämlich, in Deutschland ist es so, dass ein Komiker, ein Typ, der Witze macht, das ist im allerbesten Fall ein Schauspieler mit einer roten Nase auf. Man sitzt im Publikum, man klatscht und man lässt sich von ihm amüsieren, dann geht man nach Hause und sagt, das war aber ein lustiger Abend. Ein guter Abend mit komischer Kunst in Deutschland, das ist so die allgemeine Meinung ist, wenn alle lachen, alle mitschunkeln, der Bürgermeister in Reihe 1 klatscht und man dann lachend nach Hause läuft. Mein Verständnis von komischer Kunst ist hingegen ein komplett anderes. Und das läuft leider, also ich sag mal so, das gibt's in anderen Ländern vielleicht, aber es gibt's bei uns nicht so. Dass man wie nach einem guten Film, wo man sich zum einen vom Film mitreißen lässt, aber ein guter Film ist nur dann ein guter Film, wenn man emotional mitgerissen ist und wenn man aber trotzdem noch darüber viel noch nachdenkt. Ich finde den allergeilsten Film ist immer, also deswegen gucke ich zum Beispiel wahnsinnig gerne, habe ich jetzt Deadpool wahnsinnig gerne geguckt, diese Marvel, nee, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Comic-Verfilmung, Deadpool, wahnsinnig gut, weil du fühlst dich emotional mitgenommen und du musst viel drüber nachdenken, weil das ein smarter Film ist. Und der Film, der ist einfach nachhaltig und ich finde komische Kunst dann gut, wenn sie im Moment funktioniert, wenn der Witz, egal wie albern und doof der ist, im Moment funktioniert. Und wenn du auf dem Weg nach Hause, wenn du in der Bahn sitzt oder wenn du irgendwie, wenn du eine Sache gehört hast oder gesehen hast und 2-3 Tage später dir das immer noch was gibt und du wieder darüber nachdenken musst, dann finde ich, hat komische Kunst ein Ziel, das Ziel erreicht, weswegen es sie eigentlich gibt. Und der Witz, die Macht des Witzes. Ja. Ich glaube, das ist in Deutschland ist den Leuten überhaupt nicht bewusst, was das für eine unglaubliche Macht ist und dass diese Kulturtechnik des Witzes in anderen Ländern viel mehr von den Leuten aufgesaugt, aufgesogen wurde und viel selbstverständlicher angenommen wurde als bei uns in Deutschland. Deutschen machen Witze und machen Scherze Angst. Und der Deutsche sagt sich, der Clown muss ein dummer Typ sein. Dass der dumme August, das ist so die deutsche Vorstellung von einem Typen, der komisch ist, allenfalls Loriot, der so mit spitzer Feder beobachtet. Wie die bürgerliche Gesellschaft, dass auch da Fehler vorherrschen, dass man auch da nur nach irgendwelchen Mustern arbeitet. Ich finde das absolut anachronistisch und ich habe darüber nachgedacht, als ich gehört habe, Erika Berger ist gestorben. Ja. Wie im Jahr 1987 hat die ihre Sendung erst gestartet. Da war ich 6 Jahre alt. Da haben die Leute in Deutschland erst angefangen, über Erotik öffentlich zu reden. Das war zu einer Zeit, als die Leute mit Bahnen gefahren sind, wo sie, wenn sie auf die Klospülung gedrückt haben, auf die Gleise geschissen haben. Auch das waren die 90er Jahre. In den 90er Jahren hat man in der Bundesrepublik Deutschland noch flächendeckend ins Gleisbett gekackt und gepisst. Und man durfte an Bahnhöfen nicht die Toiletten benutzen, weil die Scheiße auf die Gleise gefallen ist. Nur mal so weit zur Entwicklung, Evolution unserer Zivilisation. Ja, und der Clown ist meistens der tragische Typ, das muss man dazu auch sagen. Diesen ganz alten Witz, den ich vor Jahren, vor Jahrzehnten schon gehört habe, fällt mir dabei noch gerade ein. Also geht ein Mann zum Arzt und sagt, er ist unheimlich deprimiert und wird nicht mehr glücklich. Sagt der Arzt, hier sind 2 Tickets für die Vorstellung im Zirkus vom großen Clown Paletschi. Gehen Sie dahin. Das müssen Sie sehen, das wird Sie aufheitern. Dann bricht der Mann in Tränen aus und sagt, ich bin der große Clown Paletschi. Verstehst du? Ja, ja, ich sehe das gar nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Mythos, um sich so ein bisschen die Beschäftigung mit komischer Kunst vom Hals zu halten. Nee, kennst du das? Weißt du, der Clown von Heinz Rühmann, das gucke ich immer, wenn ich mich richtig runterziehen will, auf YouTube. Oh, kennst du das, der Clown von Heinz Rühmann auf YouTube, wie er diesen, das ist, wo er schon so alt ist als Clown. Also ich habe Clowns immer scheiße gefunden, aber die Nummer, das war, glaube ich, die beste Nummer von Rühmann. Ich finde Clowns auch scheiße. Weißt du, warum ich Clowns scheiße finde? Weil Clowns Schauspieler sind mit einer roten Nase auf, die lustige Sachen machen. Humor ist in Deutschland allenfalls ein lustiger Schauspieler. Aber das Humor und das Komische, also weißt du, ich fand es immer beeindruckend, was die letzten 45 Jahre in Frankfurt in dieser ganzen Posse rund um die Titanic oder die Pardon entstanden ist, dass quasi ein Humorverständnis. Du meinst Robert Gernert und sowas, ne? Genau. Ja. Haben wir öfter schon drüber geredet, ja, auch ja. Otto, die Leute sind der Otto, haben wir. Ich finde, das macht den Kern von Humor aus. Und ich glaube, das ich fand es immer toll. Ich habe immer, auch wenn alle gesagt haben, die Titanic war früher aber besser, die ist aber schlecht geworden. Natürlich, das läuft immer in Zyklen und ab und zu die Titanic-Redakteursgenerationen wechseln sich aus, aber eigentlich ist für mich immer die Titanic so als Leitblatt, als deutsches Leitblatt für den Humor super. Und ich fände es vor allen Dingen mega cool, wenn es mehr Leute gibt, die versuchen würden, die Philosophie, die dahinter steckt, so salonfähig zu machen, dass deutscher Humor flächendeckend besser wird als diese Scheiße, die wir uns da jeden Tag antun müssen, wenn wir das Fernsehen einschalten. Jörg Pilawa. Der ist aber kein Komiker. Der hat nie gesagt, dass er Komiker ist, Jan. Jetzt lass Jörg Pilawa in Ruhe. Der hat damit nichts zu tun. Ja? Nein, aber dass Leute sagen, die einen Witz erzählen, dass das Komik... Karneval ist das Gegenteil von Komik für mich. Karneval ist einfach Folklore und ich finde, das zieht mich runter und ich ertrage Karneval nicht, weil es einfach so dumm und so doof ist und weil es so ein Angeschunkel ist und so ein Stichwort Alkohol und Showgeschäft. Karneval funktioniert nur, weil alle Leute im Publikum besoffen sind und alle denken, wir verabreden uns hier und finden das alle geil, aber so richtig geil findet man das nicht. Dann gab es in Köln mal so eine Ich muss dir eine Sache ganz einfach mal unterbrechen, Jan. Ja? Also ich habe jetzt gemerkt, es war heute mal ein Versuch von mir. Ne? Ich habe die Dose inzwischen geleert. Ich habe leicht einsetzen jetzt so, ne? Aber ich fühle mich trotzdem komplett nüchtern, weil mit dir saufen macht keinen Spaß. Also du bist einfach so. Mit dir saufen macht keinen Spaß. Was ist das für ein Geräusch? Ich wüsste nicht, warum. Mit dir saufen macht keinen Spaß. Ja, warum sollte ich mit dir trinken, Jan? Ganz ehrlich, wenn du ich muss ja nüchtern bleiben, damit man überhaupt das Gespräch, weil wenn ich es anfangen würde zu lallen, würdest du einfach weggehen. Wenn einer besoffen ist, hättest du keinen Bock drauf. Du kannst dich ja noch nicht mal in den Zustand eines Besoffenen hineinversetzen. Weil du nie doch, besoffen warst. Doch, und das kann ich. Und mein großer Trick habe ich selbst, und das werden alle Leute, die auch keinen Alkohol trinken, bestätigen können. Der große Trick von Leuten ist, die Abstinenzler sind. Man kann sich anpassen. Es darf nur nicht zu schnell passieren. Also wenn du dir zu schnell einen gibst, dann komme ich nicht mit. Aber bei so einer Feier, wo ich der Einzige bin, der nichts trinkt, halte ich immer mit. Und das ist ohne Probleme, kann ich mich jeder besoffenen Gesellschaft so anpassen, dass alle denken, hey, Wimmy, du hast auch getrunken, oder? Aber ja. Heimlich, oder? Oder sag doch mal, wieso besoffen? Ein bisschen, ne? Guck mal, yeah. Kennst du das Internetvideo? Ey, Leute, die einem Internetvideos zeigen, also die einen so zur Seite nehmen und Internetvideos zeigen. Ich zeig gerne Internetvideos, aber nicht in der Öffentlichkeit, wenn ich Besuch habe zu Hause. Weil ich glaube, ich habe wirklich die Datenbank zu den interessantesten YouTube-Videos. Glaube ich wirklich. Also ein interessantes Video. Glaube ich auch. Du hast echt schon wahnsinnig viele Tipps mir YouTube-mäßig. Ich möchte gleich mit dir über zwei Dinge machen. Hast du dir angeguckt? Ben Becker besoffen mit Udo Lindenberg singt. Ja, ja, ja, ja. Mein Ding, Alter. Aber Ben Becker ist auch in so einer Stichwort Alkohol im Showgeschäft. Bei Ben Becker nimmt das auch keiner mehr übel. Weißt du, der ist einfach so. Ohne Alkohol funktioniert Ben Becker auch gar nicht. Das stimmt wahrscheinlich. Alter, wie besoffen der war. So, ich möchte jetzt, machst du einen Song jetzt? Du musst bis wieder dran. Ja, ich mache einen Song von Klaus Hoffmann. Klaus Hoffmann, Liedermacher aus Hamburg, aus Berlin und Schauspieler. Habe ich eine große Leidenschaft für eine Platte von ihm. Ich will Gesang, will Tanz und Spiel, heißt sie, glaube ich. Ich will Gesang, will Tanz und Spiel oder ich will Gesang, Spiel und Tanz. Live-Platte, glaube ich, 1975 gewesen. Unfassbare Platte, unfassbar. Also er hat sehr viel Jacques Brel eingedeutscht, hat damals auch die Erlaubnis bekommen von der Witwe von Jacques Brel. Für Leute, die das alles nicht wissen, die Älteren wissen das alles wahrscheinlich. Klaus Hoffmann, damals mit einer Innenbrust, 26 Jahre alt, Lieder gesungen, unfassbare Platte, unfassbare Zeitaufnahme. Hier ist der Song So sind die Leute von Klaus Hoffmann. Oder, nee, warte mal, So sind die Leute oder welchen hören wir sonst? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier meine, also auf alle Fälle diese Platte. So sind hier die Leute, heißt der. So sind hier die Leute. Das ist aber ein sehr Depri-Song. Warte mal, wir hören. Ist doch egal. Nein, ist egal. Ich hab noch Bock auf ein ganz anderes. Hier, warte. Ich möchte von Klaus Hoffmann von der Platte Das alte Lied. Das ist ein Wahnsinnssong. Das alte Lied von Klaus Hoffmann von der Platte Ich will Gesang, will Spiel und Tanz. So, Live-Aufnahme, Bombe. Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo. Hey, Klaus Hoffmann, hast du Lollo? Ja, finde ich ganz witzig. Böhmchen und Lollo ist mir irgendwie noch nicht. Ist Lollo dein Suffname oder was? Hey, Lollo! Hey, Lollo, der Lein, wieder, und ich schütze wieder am Lein. Hey, Olli, ey, Schetschikowski. Böhmchen und Lollo. Sag mal, ja. Fest und flauschig am Sonntag, den 22. Mai. Alles neu macht der Mai. Alkohol im Showgeschäft ist das Thema heute. Ich war bei Zimmer frei. Ich hatte das Gefühl, Götzi Mausi hat schwer einen sitzen. War aber echt mega lustig. Du hast Götzi Mausi aber auch schön am Ende, er musste die Kontenance bewahren, weil du immer wieder auf diese Rap-Nummer abgegangen bist und so. Weil du dann auch wieder, ey, Alter, du wolltest auch ein Störenfried sein. Du willst auch ein Störenfried sein. Du wolltest zeigen, dass du der Typ bist, der den Finger in die Wunde legt, wieder mal da. Hast du ein bisschen gemacht auch da. Ist halt eine alte Sendung. Die sind das nicht gewohnt, dass so ein Frechdachs wie du kommst. Ich hab dann immer zu viel. Ja, Jan, weißt du was? Ehrlich, Jan, ich hab dann immer, manchmal habe ich auch diese Veranlagung in solchen Sendungen. Und manchmal mache ich das ja auch so ein bisschen, aber meistens habe ich zu viel Respekt vor anderen Leuten und denke so, ach, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Dabei fallen mir so böse Sachen manchmal ein. Ich war mal bei Markus Lanz in der Sendung und da war so ein Typ, das war das zweite Mal, dass ich da war. Das haben die auch rausgeschnitten. Da habe ich mich mitten, während der gelabert hat, ein Sexualforscher war das, habe ich den angeguckt und meinte, sie sehen aus wie Roland Schill. Und sie wirken auch in der ganzen Art so wie Roland Schill. Sie sind genau so ein Typ, oder? Sie sind genau so ein Typ. Labern, irgendwie so, haben sie alles rausgeschnitten, weil der Typ danach hat auch kein Wort mehr mit mir geredet. Das ist mir aber, in dem Augenblick habe ich auch gedacht, warum machst du denn das jetzt? Aber der sah halt so aus auch, ne, wie Schill. Und das war, aber sowas mache ich zum Beispiel nicht. Ja, aber sowas würdest du auch machen, doch. Ja, aber das kann Gott schon, das kann er schon abglauben. Nee, der war genervt. Ich hab's gesehen. Irgendwann hat er so verkrampft gelacht am Ende, als du nochmal diese Rap-Scheißnummer, du hast den Rap kaputt gemacht. Weil ich genau weiß, ich habe das ja selber schon erfahren, Rapper sind einfach eitle Tiere. Der Rapper an sich verträgt das nicht, wenn man ihn seinen Rap kaputt macht. Da ist so viel Liebe drin und so viel Gefühl und so. Das möchte der Rapper nicht, dass man sich das nimmt und da Nein, was der Rapper macht. Mag das nicht, wenn man gegen seine Ehre geht. Und die Ehre, die bestimmt der Rapper immer noch selber. Also wenn du nicht gegen seine Mutter disst zum Beispiel, das ist immer gegen die Ehre, das machen sie aber alle. Aber dann irgendwann, ey, nicht gegen meine Mutter. 500 Platten aufgenommen oder Songs alle mit Mutterficker drin, aber dann auf einmal, ey, wir können alles machen, aber nicht gegen die Mutter. Und dann kommt, das ist ja immer das Gleiche. Du kriegst das ja gar nicht zu fassen. Das ist ja eine eigene Definition von jedem selber, weil es gab ja nie Dr. Rap, der gesagt hat, so Leute, so läuft das hier und so. Das ist ja wie Free Jazz so ein bisschen, obwohl es doch alles ziemlich gleich ist. Also ich muss noch zwei Sachen mit dir besprechen. Ja, sehr, sehr gerne. Weißt du, wir haben ja diesen Vera in Wien, Schwiegertochter. Ja, gratuliere ich dir zu, war eine ganz, ganz gute Nummer. War ganz cool. War ein bisschen moralisch am Ende hinten raus, aber ist okay. Ich wusste das schon ein bisschen länger, ja, dass ihr diese Nummer geplant habt und habe mich mega drauf gefreut. Und dann war die auch wirklich richtig gut. War sehr, ja, sehr gut. Und vor allem, wir haben ja wirklich ein Jahr fast diese Wohnung da gemietet und da immer wieder irgendwelche Drehteams versucht reinzuschleusen. Das war echt mega aufwendig. Auf jeden Fall habe ich jetzt gehört, über sieben Ecken, dass RTL, also angeblich, dass Leute aus dem RTL-Umfeld mega angepisst waren, dass wir das gemacht haben. Ach was. Ich dachte, die haben alle gelacht und gedacht, ey, geil, dass der wir uns auf die Schippe nehmen. Die haben nein, und, aber die haben gesagt, jetzt wollen die gucken, ob bei uns irgendwas mit rechten Dingen zugeht und uns das Team Wallraff auf den Hals hetzen oder Schlimmeres, ein TÜV oder so. Oder keine Ahnung, dass bei uns mal einer kontrollieren kommt, die Polizei mal die Ausweise kontrolliert oder irgendwie man Drogentest macht. Ich guck gerade unsere Redakteurin die Sue gerade an und frag mich gerade, ob das Günther Wallraff hinter der Maske einer jungen, schönen Frau ist. Versuch mal ihr die Schminke vom Gesicht zu wischen, ob dann drunter Günter Wallraff kommt. Wenn Schnurrbart auf der Oberlippe ist, ist es wahrscheinlich Wallraff. Ja, es könnte sein. Ein bisschen Schnurrbart guckt durch. Wie müssen wir uns denn Sue vorstellen? Sue ist unsere neue Kollegin. Ist nicht Susanne Wünsch, kann man jetzt Nein, mal direkt ist sagen. Nicht. Ist eine interessante Frau, glaube ich, vielschichtig. Hat auch eine harte Zeit durchgemacht, viel im Berghain gefeiert, früher wahrscheinlich, viel also so unterwegs gewesen. Also ist Berghain noch cool, weil da die ganzen scheiß spanischen Touristen an ihr eingefallen sind. Medienaffin, sonst würde sie nicht arbeiten hier. Zeitlos in ihrer ganzen Art wahrscheinlich. Hat ihren eigenen... Zeitlos, ja. Klamottenstil, so ein bisschen. Lass mich mal kurz gucken. Kannst du mal die Tür aufmachen? Dreh dich mal! Kannst du mir die Tür aufmachen, damit ich sie sehen kann? Ich kann nämlich... Hier ist alles so verspiegelt. Ich kann sie nicht so richtig sehen, die Tür auch nochmal. Sie trägt... ein Tanktop mit der Auftritt Bitch. Rote High Heels. Tube Top. Ja, genau. Tube Top. Trägt eine Leggings, eine schwarze Leggings, rote High Heels. Eigentlich komplett in Stoffröhren. Für die Beine Röhren, für den Rock Röhre, Oberteil Röhre. Alles genau. Röhren. Alles auf Röhre gemacht. Und Iro. Hat ein Iro. Iro. Ja. Ah, nicht und, schlecht. Und ja, ich nee, es ist eine Und Nummer. Ist Sue eine Abkürzung für Susanne oder ist es was Japanisches? Ist was Japanisches. Kann sie aber nicht sagen, will sie selber nicht sagen. Sie war damals bei so einem Zen-Meister und hat damals diesen Namen bekommen. Das ist ihr Spirit Animal. Also eigentlich heißt sie Brigitte. Eigentlich heißt sie Brigitte, nennt sie aber so. Wusstest du eigentlich, dass Bibi Blocksberg eigentlich Brigitte Blocksberg heißt, aber alle Freunde sie Bibi nennen? Krass, das stimmt, natürlich. Ja, habe ich nämlich in der Folge 2 letztens gehört, bin versehentlich... gibt es eigentlich Bibi Blocksberg auch bei Spotify? Warte mal. In ein paar Folgen gibt es zum gibt's und Benjamin Blümchen gibt's zum Anfüttern. Auch. Zum Anfüttern, genau. Finde ich ganz gut. Aber nicht, doch relativ viele sogar. Hier, Bibi zieht Koks, Bibi braucht Geld, Bibi verkauft geklaute Autoradios. Bibi verkauft ihren Arsch am Bahnhof Zoo. Genau, Bibi braucht Koks. Oh Gott. Das dann bitte nicht. Nee. Ich frage mich, ob die Leute, ich würde gerne mal wissen, ob es immer noch Leute gibt aus dem politischen Geschäft, die diese Sendung hören. Weil dieser Demitz, dieser Pressesprecher vom Bundesministerium des Inneren, ist doch cool. Der hat gesagt, er hört nur sanft und sorgfältig. Der will, aber ich weiß nicht, ob die technologisch schon, weil technologisch ist das ja mal ein bisschen schwierig mit unserem Staatsapparat. Warum denken Deutsche eigentlich, dass der Staat irgendwas ist, was ihnen einer aufgedrückt hat? Warum denken die nicht einfach, das sind doch wir und wir, unsere Selbstorganisation? Das verstehe ich immer nicht. Weißt du, ich frage mich immer, warum denken die da oben? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das sind einfach irgendwie Leute, die früher Klassensprecher waren, die werden später Politiker und die regeln die Sachen dann. Aber das ist ja nicht da oben. Da kann sich doch jeder beteiligen, wie er möchte eigentlich. Das ist richtig. Frage ich mich immer. Warum denkt man, dass der Staat irgendein Alienwesen ist in Deutschland? Warum ist das so? Wenn du in Amerika rumhängst, jede Hausfrau, die irgendwie, keine Ahnung, nicht ausgelastet ist mit dem Rumfahren ihrer Kinder, engagiert sich in der Kommunalpolitik oder versucht irgendwelche geilen Sachen auf die Beine zu stellen. Und in Deutschland ist das alles so, der Staat, das habe ich da nichts mit zu tun. Ja, solange es einem gut geht, hat man nicht so viel damit zu tun, aber wenn es einem stört, dann sagt man die da oben. Das ist ja nun mal auch so, das ist ja auch ganz logisch. Ja, aber es ist irgendwie scheiße, das ist nicht, auch diese AfD-Mentalität. Bin immer noch mitgenommen von dieser Sendung, die der WDR letzte Woche 3 Tage ausgestrahlt hat, ihre Meinung, dem Volk aufs Maul geschaut. Ich will dem fucking Volk nicht aufs Maul schauen. Was das Volk denkt und sagt, das weiß man alles, wenn man irgendwie bei einer Familienfeier mal ein bisschen zu spät geht, dann hört man nicht, was das Volk denkt. Das ist, Volk darf nie die Gewaltherrschaft über alles haben. Ja, ich muss mal, lass mal kurz unterbrechen. Hüte dich vor den einfachen Leuten von Superpunk. Möchte ich jetzt mal ganz kurz loswerden, um den Ärger mal einmal eben loszuwerden. Und dann sind wir nochmal da. Hüte dich vor den einfachen Leuten. Genau, und dann sind wir nochmal da mit einem großen Goodbye und noch ein paar kleinen heißen Geschichten aus Jan Böhmi. Nein, lass es mal länger. Wir haben letzte Woche, der Podcast war mir zu kurz. Wieso? Wir haben, glaube ich, nur eine Woche, 1 Stunde, 3 Minuten oder sowas. Mhm. Wir können ruhig mal ein bisschen abliefern hier für die Leute. Geht ein Mann, hör auf, geht ein Pferd in Blumenladen. Haben Sie mal geritten? Ja, hier sind Superpunk und hüte dich vor den einfachen Witzen. Leuten. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir. Hey, Ricky, jetzt reicht's. Böhmi? Hä? Du bist dran. Du wolltest noch mal ausholen zum gesamtumfassenden. Nein, ich wollte eigentlich noch 2 Sachen besprechen. Zum einen habe ich in dieser Woche erfahren, dass es so etwas gibt wie Bananenmarmelade. Hast du das gewusst? Nee. Bananenmarmelade. Ich kenne nur Bananen auf Brot. Bananen. Es gibt Leute, die kochen Bananenmarmelade. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Entschuldigung. Was ist denn heute hier los? Hier liegen so dicke Kröten rum. Ich trete da immer drauf. Das ist völlig legitim. Da denken die alle, du hast gesoffen, nicht ich. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich überlege mir allen Ernstes, mir ein Wohnmobil zuzulegen. So. Wie Angelo Kelly? Der 3 Jahre nicht wegen Angelo Kelly. Nein, ich habe mir kürzlich mal ein bisschen mich auf dem Freizeitmobilmarkt ein bisschen umgesehen und ich glaube, das ist was für mich. Ich bin so ein Typ, ich muss mal raus. Ich brauch mal, wie Thomas D. Ich lasse mir so ein Treibel tätowieren und mach mal irgendwie einen auf ESO und muss mal raus. Wenn ich dich so wichtig kenne, wenn das Ding das erste Mal einen Platten hat, dann läufst du auf den Wagen raus und lässt ihn da stehen, wo er gerade ist, weil das dich völlig überfordert. Keine Ahnung, was du machst. Und fackel den noch ab, wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnert nochmal, voll lauter Hass. Ja, also weiß ich nicht, ob du der Typ dafür bist. Keine Ahnung. Und zwar, pass auf, ich habe auch... Also mit der Familie oder mit einer Geliebten oder mit wem oder mit Freunden? Dann? Nein, ganz alleine. Alleine raus. Mit der Familie. Im Wohnmobil. Alleine so Thomas, raus. Wie Thomas D. in den 90er Jahren, als der so mit dem Wohnmobil irgendwie rumgefahren ist, 1 Jahr lang. So. Genau. 1 Jahr lang mit dem Wohnmobil oder wie Angelo Kelly eben. Ich glaube nämlich, die ultimative Freiheit, das ist es eigentlich. Und ich bin, weißt du vielleicht auch, ich fahre wahnsinnig gerne Auto. Ich bin ein Autofreak, da habe ich von meinem Vater geerbt, der ist auch gerne nachts rumgefahren. Ich fahre manchmal auch Streife und so. Besonders gerne, wenn ich in Bremen bin, ja, fahre ich einfach immer dieselben Straßen lang und guck, ob alles noch so ist wie früher und was sich verändert hat und so. Ich fahr dann durch meinen Stadtteil und mein Viertel, wo ich aufgewachsen bin und freue mich immer, wenn neue Häuser gebaut sind oder wenn alte Häuser abgerissen werden und so und kontrolliere das immer regelmäßig. Das mache ich in Hamburg auch immer. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, es gibt nämlich, also dieser Markt der Freizeitmobile, Wohnmobile und Wohnwagen und so. Ich habe das Gefühl, da ist das letzte Mal was passiert in den 70er Jahren. Diese Dinger, selbst wenn du die neu kaufst, sehen alle noch aus, als wären die das letzte Mal designmäßig überprüft worden in den 70er Jahren. Alles in so Brauntönen, alles irgendwie total altbacken. Es hat sich nicht viel verändert auf dem Wohnmobil und Wohnwagenmarkt. Und wenn es irgendwo da draußen irgendwie sowas wie ein Freizeitmobil gibt, was komplett neu überarbeitet wurde, was mal neu gedacht wurde, keine Ahnung, Motorblock irgendwie im Innenraum, die Fahrersitze hinten und so, also irgendwie, was auch schicker aussieht, was sich Leute um die 30 kaufen können, das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich habe auch keinen Bock auf diese komische T5-Romantik. Ich will keinen umgebauten Alkoven T5 oder sowas, sondern ich will wirklich ein Wohnmobil, meinetwegen auf Fiat-Basis oder so, ist mir scheißegal. Irgendwas, was aber vernünftig und cool sich anfühlt von innen, wo man gerne drin ist, kann auch klein sein. Und ich habe das Gefühl, das würde mir zusagen. Ich bin kurz davor, mal so einen Urlaub zu planen. Erstmal mit dem Geliehenen. Mein Problem bei diesem Wohnmobil ist, die Dinger fahren mir zu langsam. Ich würde lieber zelten gehen. Einen schönen Kombi, der schnell fährt, Zelt hinten rein, weil du bist mit diesem Wohnwagen, kannst nicht überall parken. Du bist immer unterwegs. Nicht Wohnwagen. Wohnmobil. Ich glaube, das finde ich einfach zu stressig, du. Das ist einfach nicht. Und ich habe immer nicht verstanden, warum es Wohnwagen gibt, bis mir eingefallen ist, das Geile ist an einem Wohnwagen, den kannst du einfach abstellen. Und bei dem Auto kannst du dann, keine Ahnung, zwischen dem Campingplatz und dem Strand hin und her fahren und so. Das ist ja beim Wohnmobil auch scheiße. Da musst du irgendwie noch so ein Zweitgerät da reinbauen, damit du irgendwie ein bisschen mobil bist. Ein Fahrrad oder sowas. Ja. Das ist der Nachteil am Wohnmobil. Hast du schon mal Wohnmobilurlaub gemacht? Nee. Ich habe mal in einem geschlafen, also auf dem Festival, als wir da als Ordner gearbeitet haben, da standen da Wohnmobile, da habe ich drin gepennt, fand ich mega unangenehm. Und außerdem, keine Ahnung, wo willst du denn hinfahren mit dem Wohnmobil? Südfrankreich, Schweden, Finnland. Ich würde gerne einmal um die Ostsee rumfahren. Ja, das kann man auch echt. Du hast genug Kohle, um die rumzufahren und den Hotel zu mieten. Ganz ehrlich, das finde ich. Da bin ich leider. Ja. Sorry, aber und dann bist du damit. Das ist auch gar nicht deine Szene. Da kommst du auch nicht mehr rein. Wohnmobilszene so auf so einem Wohnmobil. Nein, ich glaube, da kommt man jetzt erst langsam. Nein, aber mit 35, das ist das Alter, in dem man so langsam da reinfindet. Ach. Das ist eine Midlife-Crisis, Jan. Das ist jetzt irgendwie um Selbstfindungskurs. Dann mach lieber so einen Kurs, als so eine schamanische Rockführung. Da wird dir irgendwie erzählt, was dein Powertier ist. Und dann hast du irgendwas. Ja, ist so, wirklich. Beim schamanischen Rückführungskurs, da sitzt er irgendwie mit mehreren Leuten und dann gehst du in so eine Trance, habe ich neulich gerade erfahren, finde ich wahnsinnig interessant. Und dann wird dir dein Krafttier gezeigt. Jeder Mensch hat ein Krafttier. Und das kriegst du nur durch so ein schamanischen Ritual, so einen Kurs. Und wenn du dann dein Krafttier weißt, dann begegnet dir das auch immer wieder. Und wenn du Glück hast, begegnet dir auch dein Meister. Also irgendwie der Typ, der das Tier entworfen hat und die können dich dann immer begleiten und die helfen dir durchs Leben. Olli, nicht, dass du abgleitest durch den Podcast-Erfolg in so eine esoterische Welt und ich dann von irgendeiner Sekte rausschneiden muss. Hier ist Schamane Olli Schulz. Schaman Böhmermann. So, pass auf. Jan, schließ mal kurz die Augen. Mach mal die Augen zu, bitte. So, jetzt ich fange jetzt an mit so einem Summton, dich ein bisschen in Trance zu versetzen. Okay, bitte mal ganz kurz mal. Ernsthaft, mal mitmachen. So, mal weiter. So, und jetzt kommt gleich, jetzt machst du die Augen zu, jetzt kommt gleich dein Krafttier. Das kommt, siehst du da schon die Staubwolke? Da ist, siehst du? Scharf, ja. Das kann aber auch ein Fantasietier sein. Einhorn. Bei der Freundin von mir ist es ein Bär mit Flügeln und der Feuer aus dem Arsch pupst. Wirklich. Ey, Lena Mailandrot hat was gepostet, ganz kurz, stopp mal eben. Lena hat was gepostet. Die wird immer dünner. Irgendwann ist sie ganz weg. Aber die hat ihre Pointy Nails. Die hat keine Zeit zum Essen, weil die so wahnsinnig viel guten Sex hat, Mann. Das gestehe ich doch mal zu gerade. Ja, ist so. Die hat einfach, die sieht nicht nur so aus. Die hat wollen so wir was essen oder wollen wir weiter bumsen? Nee, kann man jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie dir das ist. Das ist so eine super Diät. Lena Meyer-Lundruf, dünn durchbumsen. Die Sex-Diät. Finde ich, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht, dass das in falschen Hals gerät. Das ist jetzt, war eine starke Übertreibung meines Kollegen Olli Schulz. Ich bin mit einem Bein immer im Knast. Im Knast. Nein, würde ich gar nicht sagen. Ich bin mit einem Bein immer beim Anwalt im Büro. In letzter Zeit. Es gibt viel zu regeln. Ich bin schon in Gedanken, schreibe ich schon die Soli-Platte für dich, ne? Ja. Ja, das ist der totale Wahnsinn. Also man denkt wirklich, dass man sich für Sachen rechtfertigen muss. Also was für ein Bullshit. Ich finde auch alles ganz schlimm, ganz ehrlich, Marian. Ich bin aber sehr dankbar, dass wir heute echt also uns ein bisschen mehr in so einem Bullshit-Talk irgendwie verfranst haben, anstatt darüber so viel zu reden. Weil ich dann auch immer so anfange, so Hasstiraden raushauen und dann wirklich an der Menschheit zweifle, was für ein Gewicht, was für eine Wichtigkeit das alles für Leute hat, was da alles gerade irgendwie diskutiert wird seit Ewigkeiten. Lass uns den Hyänen nichts geben. Die sollen einfach schön. Wir haben diese Welt hat ganz andere Probleme. Wirklich. Genau. Und das meine ich ganz ehrlich. Soll ich das jetzt alles aufzählen, damit ich gleich irgendwie mit Tränen in die Augen nach Hause gehen? Glyphosat. Monsanto möchte Glyphosat. Warte mal ganz kurz, warum hast du denn so zynisch gefragt, was denn für andere Probleme? Meinst du wirklich, dass es das wichtigste Problem ist, dass wir das jetzt irgendwie regeln? Nein, ich wollte wissen, was momentan bei dir auf deiner Weltänderungsagenda ganz oben steht. Das wollte ich gerne mal wissen zum Abschluss. Mann. Was du gerne ändern möchtest. Wenn du jetzt mal für einen Tag Gott wärst, was würdest du machen? Auf alle Fälle ist es tatsächlich so, dass diese Welt irgendwann vor die Hunde geht und der Klimaschutz einfach irgendwie nicht richtig beachtet wird, weil viele Leute denken, das ist alles nur ein Gag, dass wir irgendwie, dass sich diese Welt verändert und sonst was so. Und dann irgendwann hast du den Salat und dann wachst du morgens auf und denkst, geil Sonne, dann schläfst du nachts, geil Sonne oder was auch immer, weißt du? Und irgendwann wird es passieren vielleicht, dass alles so dermaßen auseinandergerissen wird und dann ist es auch scheißegal, ob man mal ein kleines Fickgedicht im Fernsehen gebracht hat oder nicht oder was anderes. Um es mal kurz die Apokalypse runterzubrechen. Ganz kurz, dürfen wir jetzt eigentlich juristisch, aus rechtlichen Gründen, guck mal kurz Henk oder Konstantin an oder zu, dürfen wir jetzt Hermann von Feen und jemand zieht sich aus dem Radio spielen oder nicht? Nein, weil wir uns nicht im Radio ausziehen, weil das ist ein Podcast im Internet. Wir müssen Hermann von Feen fragen, ob er singt, jemand zieht sich aus im Internet. Achso, jemand zieht sich aus im Internet, pass auf. Jemand stiehlt den Podcast. Ohne Risiko. Halb gut. Aber das können wir auf alle Fälle heute mal machen. War mir eine große Freude, mit dir diese Sendung zu moderieren. Nächste Woche können wir wirklich mal über die großen Probleme dieser Welt reden, wenn du Lust hast, ja? Ja. Habe ich schon erzählt, dass ich mit Jürgen von der Lippe Kroketten gegessen habe? Ja, hast du gemacht. Und er ist ein sehr guter Koch. Und habe ich schon, der hat vor allem gesagt, ich soll Cayennepfeffer reintun. Dann habe ich ausprobiert, mega geil. So ein Prieschen Cayennepfeffer. Und ich mache jetzt, wenn ich Kartoffeln gekocht habe, ich mache gar nichts anderes mehr als Kroketten. Weißt du auch warum? Ganz kurz nur zum Abschluss. Ich habe ein neues Küchengerät. Na? Fritteuse. Hast du doch schon länger eine Fritteuse, oder? Nein, ich habe keine Fritteuse. Ich habe auch so einen Bock auf Fritteuse, aber das stinkt dann in der ganzen Bude. Das geht einfach nicht, Fritteuse. Ich habe einfach so viel Geld zur Zeit, dass immer, wenn die Bude stinkt, ich mir eine neue kaufe. Echt? Wo hast denn du das Geld her? Vom ZDF. Verstehe. Und wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir im Rahmen dieses Podcastes bereit wären, Werbung zu machen. Ich mache gar keine Werbung. Mhm. Ich habe einmal darüber nachgedacht, was zu machen. Ich habe einmal eine kleine Mini-Kampagne gemacht für Rahl. Ja. Für Rahl, das ist so eine, so ein Verband von mittelständischen Unternehmen, die irgendwie so eine Art DIN-Norm, ist ganz kompliziert. Das habe ich einmal gemacht, das war aber wegen der lustigen Filmchen hauptsächlich und gar nicht wegen der Kohle. Ich würde mal darüber nachdenken, ob der Sellout nicht einfach weitergehen kann. Warum machen wir nicht dieses Ding zu einer wöchentlichen Werbeplattform für ProSieben, Monsanto, meinetwegen Glyphosat. Kannst du mal aufhören, bitte? Warum? Das klingt einfach, das klingt sehr apokalyptisch auch. Das klingt nicht gut, Jan. Warum, wenn wir haben einmal die Wand eingerissen zum Kapitalismus, jetzt stehen wir davor. Wir können machen, was wir wollen. Ich will aber lieber Fotze sagen, wir können Pimmel sagen. Ich will für kleinen Rundfunkrat mehr da. Kleine geile Läden aber Werbung machen. Nicht jetzt irgendwie für so kleine geile Läden. Vielleicht, ich frage mal im Adana Kebabland, ob die unsere Trikots sponsern. Weißt du, müssen wir so ein Sendungstrikot immer tragen. Oder zieht immer so, musste ich früher bei HR3, als ich bei HR3 gearbeitet habe, immer wenn ein Fotograf kam, musste man als Moderator bei HR3 immer ein HR3-T-Shirt anhaben. Und die waren das letzte Mal designmäßig überdacht worden in den 80er Jahren. Das war eine ganz große, schlimme Demütigungsmaschine bei HR3. Kann ich jetzt auch mal offen aussprechen. Das war keine schöne Zeit für mich. Ich wurde oft gedemütigt. Oh, was ist das? Das ist die Abschlussmelodie. Kein Fußbreit dem Bassismus. So. Du Bassist. Das war Fest und Flauschig mit Böhmi und Schulzi. Am 22. Mai 2016. Kommen Sie gut in die Woche. Ja. Chillen Sie noch ein bisschen am Sonntag. Lassen Sie sich mal irgendwie noch einen Rollmops schön in den Mund wachsen, damit der Kater aufhört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Fidi Bumsi Playlist hören. Bitte. Ne? Also, mach's gut, Leute. Mach's gut. Tschüss, Jan. Ciao. Tschüss, Olli.